war 13 Jahre älter, als er möchte gern zuhälte, und sie liebte wie noch nie. Er war ein Steak-Kotelettfresser, Drogendealer und Erpresser, aggressiv und etwas wie. Und Diana küsst die Nacht, weil die sie glücklich macht, und fehlt mal etwas Geld, wird nochmal nachgezählt. In der Heimat nicht geduldet, außerdem noch hoch verschuldet, kam er ins gelobte Land. Mit dem Kampf und dann der Leine, sagte er, ihr Nazi-Schweine, stellt euch alle an die Wand. Und Diana küsst die Nacht, weil die sie glücklich macht, und fehlt mal etwas Geld, wird nochmal nachgezählt. Deutsche Christen, denn er hatte kein Gewissen, doch das Hartz IV nahm er gern. Ali benutzte auch Waffen, Deutsche waren für ihn nur Affen, ja, das musste er nicht lernen. Und Diana küsst die Nacht, weil die sie glücklich macht, und fehlt mal etwas Geld, wird nochmal nachgezählt. Er war Junkie, Kiffer, Kacke, kam aus einer grauen Baracke, asozial und durchgeknallt. Beide lagen im Champagner, doch dann trieb er es mit Tanja, Oma war ihm schon zu alt. Und Diana küsst die Nacht, weil die sie glücklich macht, und fehlt mal etwas Geld, wird nochmal nachgezählt. Diana küsst die Nacht, weil die sie glücklich macht, und fehlt mal etwas Geld, wird nochmal nachgezählt.